Hörverstehen, Teil 2. Sie hören ein Interview im Radio. Zu diesem Gespräch gibt es 10 Aufgaben. Kreuzen Sie bei jeder Aufgabe an, richtig oder falsch. Sie hören den Text 2-mal. Beispiel. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen heute in unserer Sendung Nordzeit Frau Silke Stamm. Guten Morgen, Frau Stamm. Guten Morgen. Frau Stamm, Sie sind als Referentin für Ehrenamt bei der Landeskirche in Niedersachsen tätig. Ja. Beispiel. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen heute in unserer Sendung Nordzeit Frau Silke Stamm. Guten Morgen, Frau Stamm. Guten Morgen. Frau Stamm, Sie sind als Referentin für Ehrenamt bei der Landeskirche in Niedersachsen tätig. Ja. Nummer 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 und 55. Und wir wollen uns heute über ehrenamtliche Tätigkeiten hier in Deutschland unterhalten. Vorher darf ich Sie aber bitten, unseren Hörerinnen und Hörern kurz zu erläutern, was das eigentlich bedeutet, ehrenamtlich arbeiten. Man hört in letzter Zeit sehr viel davon und da gibt es ja doch auch diesen kürzlich erschienenen Bericht des Bundesfamilienministeriums dazu. Genau. Ja, also ehrenamtlich arbeiten, das heißt irgendetwas freiwillig in der Freizeit tun. Also eine Arbeit, die nicht bezahlt wird. Und dafür haben viele Leute die Zeit? Aber ja. Jeder dritte Bundesbürger über 14 Jahre ist ehrenamtlich tätig. Das sind insgesamt rund 22 Millionen Menschen, also ungefähr 34% der gesamten Bevölkerung. Und ein weiteres Drittel ist daran interessiert, eine freiwillige Aufgabe zu übernehmen. Oh, das hätte ich wirklich nicht gedacht. So viele? Wie sieht das denn aus, wenn man hierbei Deutschland mit anderen Ländern vergleicht? Ist das da genauso? International liegt Deutschland mit seinen 34% Freiwilligen auf einem mittleren Platz. In einigen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien und den USA, sind um die 50% der Bevölkerung mit freiwilligen Aufgaben beschäftigt. In welchen Bereichen arbeiten die Leute denn? Was machen die? Also ich weiß zwar, dass bei mir zu Hause im Sportverein die Trainer und Trainerinnen das in ihrer Freizeit machen und dafür nicht bezahlt werden, aber was sonst alles noch so dazu gehören kann, wird unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt interessieren. Also da muss man eigentlich sagen, beim Ehrenamt gibt es nichts oder sagen wir mal fast nichts, was es nicht gibt. Die Tätigkeit im Sportverein haben Sie ja gerade schon genannt. Man kann aber auch alte, pflegebedürftige Menschen, die im Heim wohnen und vielleicht keine Angehörigen mehr haben, besuchen, mit ihnen reden. Oh ja, von solchen Sachen habe ich schon gehört. Mir fällt gerade ein, ich kenne eine junge Französin, die hier arbeitet. Sie hatte anfangs ziemlich Heimweh und Sehnsucht nach ihrer Familie. Sie hat sich dann sozusagen eine Oma als Ersatzfamilie angeschafft. Sie fühlt sich inzwischen sehr gut, nachdem sie jede Woche mit einer blinden alten Dame spazieren geht und mit ihr über den Krieg und alte Zeiten spricht. Sehen Sie, das ist ein gutes Beispiel. Aber lassen Sie mich noch einige mehr nennen. Man kann zum Beispiel auch ausländischen Kindern bei den Schularbeiten helfen. Man kann Jugendgruppen leiten. In Deutschland ist meistens die Feuerwehr eine freiwillige Feuerwehr. Man kann ehrenamtlicher Stadtführer werden. Ach, es gibt so viele Möglichkeiten. Wie findet man solche Möglichkeiten? Gibt es da irgendwelche Übersichten und zum Beispiel Kontaktadressen? Es gibt in vielen Städten sogenannte Freiwilligenbörsen. Das sind Einrichtungen, die ehrenamtliche Tätigkeit vermitteln. Dort kann man fragen, welche Möglichkeiten es gibt und sich selbst für eine ehrenamtliche Aufgabe melden. Und solche Adressen findet man natürlich auch im Internet. Beim Bundesministerium für Familie findet man auch viele Ideen. Können Sie etwas zu den Gründen sagen, warum sich so viele Leute um solche Aufgaben kümmern? Muss man nicht annehmen, dass die meisten Leute mit ihrem Beruf, mit der Familie und den vielen Freizeitangeboten heute genügend beschäftigt sind? Ja, also ganz viele Leute wollen einfach nur etwas Gutes tun. Aber ganz viele suchen auch außerdem für sich eine interessante Aufgabe. Und dann wollen viele gern andere Menschen kennenlernen,